vor 2 Jahren im August habe ich noch nicht gewusst, dass ich heute Klagelieder singen muss. Damals hatte ich grad entfernt erste Emma kennengelernt. Ach, und heute ist schon mit der Liebe Schluss. In einem Grunewaldlokal sah ich sie das erste Mal. Sie trank Kaffee und aß Liebesknochen zu. Und ich schlängelte mich ran und wir fingen zu meckern an. Und um 8 sagten wir schon bete du. Und dann saß ich mit der Emma auf der Banke. Über uns, da sang so schmelzend ein Pirol. Unter uns, da lag so still die krumme Lanke. Neben uns aß einer Wurst mit Sauerkohl. Gerade über zog sich einer an vom Baden. Und wir sahen ihn noch im Badeanzug gehen. Und die Emma fragte traut, bist du auch so schön gebaut? Und dann gab sie mir einen Kuss, ach, war das schön. Ach, der erste Kuss war schön, darum blieb's nicht bei dem Ehen. Denn ein Kuss allein, der hat ja nicht viel Zweck. Emma küsste mit Gefühl und die Nacht, die war so schwül. Und der letzte Zug war sowieso schon weg. Aber um die Weihnachtszeit klagt sie leise mir ihr Leid. Und sie wehnte, ach, was ist bloß los mit mir? Darauf sagte ich auf verdammt und ging hin aufs Standesamt und dann machte ich schleunig Hochzeit auch mit ihr. Und nun saß ich wieder mit ihr auf einer Banke und die Orgel, ach, die hat so schön getönt. Und wir dachten weder an die krumme Lanke. Und die ganzen ollen Frauen, die haben gewinnt. Und der Pastor hielt so schöne, fromme Reden. Und er sprach auch was von Jungfrau rein und klar. Denn er hat ja nicht gewusst von dem Abend im August, weil er damals nicht dabei gewesen war. Und nun waren wir Frau und Mann, und dann kam der Kleine an, und wir kriegten einen Schreck ganz fürchterlich. In Wasserkopf en gros, und de Beine krumm wie ein O, es war so ein richtiger kleiner krumme Lankerich. Ach, der Junge, der war toll, alle Windeln macht er voll, und ich stand und spiel die dreckchen Dinger aus. Denn die Emma meinte glatt, dass sie das nicht nötig hat. Und so kam bei uns der erste Streit ins Haus. Und dann saß ich in der Küche auf der Banke. Und die Windeln hing rum so wunderschön. Und eine Filiale von der Krummlanke macht der Kleine mir aufs linke Hosenbein. Nachts, da konnte keiner ruhig von uns schlafen, denn der Bengel brüllte bis zum Morgen fast. Und dann riss uns die Geduld, einer gab dem anderen Schuld. Hättest du damals lieber nicht den Zug verpasst. Seit der Zeit gab's jeden Tag zwischen uns den größten Krach, denn der Emma schwoll ganz fürchterlich der Kampf. Und sie haute jeden Topf kurz und klein auf meinen Kopf. Oh, meine Birne wurde weich wie ein Gummischwamm. Voll Verzweiflung schaffte ich dann mir eine andere Freundin an, Doch die Emma hat's natürlich rausgekriegt. Und sie reichte wie gemein gleich das Scheidungsklage ein. Und dann kriegten wir eine Ladung vors Gericht. Und nun saß ich wieder mit ihr auf einer Banke. Und der Richter hat uns beide dann verhört. Und ich schimpfte die verfluchte krumme Lanke. Und dann wurde ich als Schuldjahrteil erklärt. Nun muss ich für immer und das Jahr bezahlen. Und ich komm mein Leben lang nicht mehr zur Ruhe. Das soll mir eine Warnung sein. Ich fall nicht noch einmal rein. Ich kauf mal Sand und schipp de krumme Lanke zu.